Lektion 1. Hören Sie 5 Statements ausländischer Studierender über Ihre Erfahrungen in Deutschland. Ahmed aus Marokko. Als ich nach Deutschland kam, wurde mir bewusst, dass ich eigentlich gar keine genauen Vorstellungen vom Leben in einer fremden Kultur hatte. Bis dahin hatte ich erwartet, kontaktfreudige, hilfsbereite Menschen in diesem neuen Land anzutreffen, aber dann habe ich hier erst einmal einen Kulturschock erlebt. Damit meine ich, dass mir die Menschen vereinzelt vorkamen, jeder nur mit seinen eigenen Problemen beschäftigt und dass jeder unzufrieden wirkte. Erst im Laufe meines Studiums an der Fachhochschule und während meiner Praktika bei verschiedenen Jugendeinrichtungen habe ich langsam mehr Kontakte zu Deutschen geknüpft und auch mehr Sicherheit im Umgang mit der fremden Kultur entwickelt. Ich habe meine Sprachkenntnisse verbessert und einen Einblick in die deutsche Mentalität bekommen. Das Studium hat mir dabei sehr geholfen. Meine Erwartungen, die zunächst enttäuscht worden waren, haben sich also im Laufe meines Aufenthalts in Deutschland ins Positive entwickelt. Dennoch fühle ich mich im Alltag manchmal als Ausländer diskriminiert und als Mensch zweite Klasse behandelt, besonders durch die Ausländerbehörden.